geht es uns denn hier wirklich? Denn es geht nicht um Verkauf und Verrat. Was ihr sagt, irritiert mich und ich hab keine Antwort parat. Lass sie leben, wenn sie leben. Lass sie sterben, wenn sie wollen. Ihr solltet keine Netze weben, in denen wir uns verfangen und fallen sollen. Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer. Und wenn wir uns trennen, sieht uns der Morgen vielleicht nie mehr. Wie schwer wird es sein, uns zu finden, wenn wir nichts mehr sehen? Und wie sollen wir uns dann verbinden, wenn wir getrennte Wege gehen? Reißt euch zusammen und lasst keinen allein, der, den du verjagst, wollte eigentlich nur dein Retter sein. Wir gehören zusammen, wie der Wind und das Meer. Und wenn wir uns trennen, sieht uns der Morgen vielleicht nie mehr. Kommende zu überstehen und die Arche liegt noch auf Sand, bis die Wolkenbrüche niedergehen. Schick mich deinen Weg, denn du weißt nicht, was er kann. Vielleicht ist er mutiger, vielleicht ist sie klüger als jeder Mann.